Ich hatte noch nie eine Nachbarin auf dem Stockwerk. Rechts von mir wohnte schon immer ein alter Mann, um die 50, der nachts gerne Keyboard spielte, Musik hörte oder mit seiner lauten Stimme durch die Wand telefonierte. Links von mir wohnten kurzzeitige Besucher im Haus, die teils mehr, teils weniger kontaktfreudig waren. Da gab es den Insektenmann, der so hieß wie ein Insekt und mir manchmal auch lästig war wie eines. Dann gab es den Fahrradmann, der es häufig schaffte, sich aus seiner Wohnung auszusperren und ansonsten im Treppenhaus Fahrräder reparierte. Ich half ihm einmal mit einer Plastikkarte die Türe zu öffnen und lieh ihm auch einmal Salz. Außerdem besuchte ich ihn nachts, als er mit seiner späteren Ex noch laut Techno hörte. Den Mann, der nachts an die Heizung klopfte und herumschrie, hatte ich fast vergessen. Meiner Wohnung schräg gegenüber wohnte lange Zeit ein netter Herr, der mich immer freundlich mit »Hallo, Herr Nachbar« grüßte. Aber zu den meisten Nachbarn herrschte eine Distanz. Ich betrachtete sie eher aus der Ferne. Zum Beispiel, wenn ich in die Wohnung kam und aus dem hinteren Gang einen für Schwerhörige eingerichteten Fernseher, der offensichtlich Tag und Nacht lief, hörte. Dann gab es noch den Tag, an dem ich bei der Arbeit von einem Staubsaugergeräusch gestört wurde. Das wollte nie enden. Ich dachte erst, jemand wäre aufgrund des Lockdowns ausgetickt. Traf dann aber auf dem Weg zum Rauchen auf den Nachbarn, der mich lange Zeit nicht grüßte. Er erzählte mir, dass der Eigentümer von der Wohnung hinten am Gangende die Heizung reparieren wollte und dabei ein Ventil kaputt ging und er jetzt mit dem Wasserstaubsauger hilflos da alleine drin saß und das herausfließende Wasser der Heizungsanlage absaugte. Ich wartete mit dem Nachbarn unten auf ein Fahrzeug und einen Mitarbeiter eines Energieunternehmens. Besorgte dem Wohnungseigentümer Reklamen aus dem Altpapier, um ein wenig das Wasser zu entfernen. Er schnauzte mich irgendwann in seinem schlechten, gestressten Zustand an und ich verschwand in meiner Wohnung. Wo war ich stehen geblieben? Eines Abends, als ich mal wieder runter zum Rauchen ging, kam gerade eine Frau um die 30, 40 aus ihrer Wohnung, mir schräg übergelegen. Sie fragte mich, ob ich wüsste, wie man hier fernsehen kann. Die Nachbarschaft mit einer gewissen Distanz zu betrachten, meinte sie nicht eher diese Beschäftigung, mit der ich in den 90er Jahren viel Zeit verbracht hatte. Sich vor einen Bildschirm setzen und sich berieseln lassen. Ich sagte ihr, dass ich nur weiß, dass es einen Anschluss gibt in der Wand, ich aber selbst kein entsprechendes Gerät besitze. Ich hatte komplett vergessen, dass es Menschen gibt, die fernsehen, seitdem die schwerhörige Person ausgezogen war. Selbst kannte ich nur Streamingportale und auch da schaffte ich es nicht, mich regelmäßig still und aufmerksam davor zu setzen. Ich sagte sorry und wir verabschiedeten uns. Ich mit einem noch viel Glück und sie mit einem das macht nichts. Ein paar Tage später klingelte es bei mir an der Tür. Ich war mal wieder am Arbeiten, erhoffte mir irgendwas von einem unangekündigten Besuch und ging zur Wohnungstür. Da stand die neue Nachbarin und sagte durch die Türe, ja, hallo? Sie sagte irgendwas, was mich überzeugte, die Türe zu öffnen. Dann erkannte sie mich und sagte, ach, Sie haben ja gar kein Fernsehen. Ihr Elektriker sei da und sie suchte jetzt die Satellitenanlage. Ich wusste nichts von dieser altmodischen Technik, nur dass es ja noch Kabel oder Antenne gibt. Konnte ihr nur empfehlen, einen anderen Nachbarn zu fragen. Sie sagte, sie hätte doch keinen anderen Nachbarn. Das stimmte wohl zum Teil, denn auch ich begegnete in diesem Haus selten Menschen. Ich wünschte ihr wieder viel Glück bei ihrer Mission und machte mich wieder an die Arbeit. Anonym und aus der Distanz, aus der Ferne betrachte ich meine Nachbarschaft. Ich weiß, dass es auch anders sein könnte, jedoch habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht, mit dem Insektenmann, älteren Damen und dem Fahrradmenschen. Die kommen einem irgendwann zu nahe und labern einen voll, wenn man sie trifft. Meine Höflichkeit interpretieren sie als Interesse an ihren Wahngedanken. Hätte ich wirklich Interesse an Unterhaltung, würde ich mir einen Fernseher zulegen.